Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好, ich bin Thomas. Wie immer zu Beginn ein kleiner Rückblick auf die Schlüsselsätze der vorangegangenen Lektion. Los geht's! Bitte warten Sie einen Moment, heißt auf Chinesisch. 请你们等一会儿. 请你们等一会儿. Wie lange müssen wir warten? 我们要等多久? 我们要等多久? Wie schmeckt das Essen, heißt auf Chinesisch, 味道怎么样? 味道怎么样? 味道, Geschmack. 味道, wirklich sehr köstlich, 真的很好吃. 真的很好吃. 真的, wirklich. 真的. 好吃, köstlich. 好吃. Ich bin satt, heißt auf Chinesisch, 我吃饱了. 我吃饱了. Und nun noch einmal die komplette Unterhaltung. 请你们等一会儿. 我们要等多久? 大概半个小时吧. 味道怎么样? 真的很好吃. 还要点什么? 哦,谢谢, 我吃饱了, 这里的菜真的很好吃. Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 你们喜欢吃辣的吗? 我喜欢吃羊肉串. 这里面是什么? 我们去买点儿 In den Hinweisen zur chinesischen Kultur der Lektion 13 wurde erwähnt, dass viele Speisen aus Sichuan, Hunan oder anderen südwestlichen Provinzen gerne etwas scharf zubereitet werden. Auch hier in Beijing mögen viele Leute scharfes Essen. Man sollte also wissen, was ist ihr gerne scharf auf Chinesisch heißt. Ganz genau. Man kann zum Beispiel sagen, 你们喜欢吃辣的吗? 你们喜欢吃辣的吗? 你们, ihr. 你们, 喜欢, mögen. 喜欢, 吃, essen. 吃, 辣的, scharf, würzig. 辣的, ma, eine Partikel. ma. 你们喜欢吃辣的吗? 你们喜欢吃辣的吗? Ist dir gerne scharf? Und hier der erste Dialog. 你们喜欢吃辣的吗? 喜欢! Ich esse gerne gegrilltes Hammerfleisch am Spieß, vor allem zusammen mit Freunden an einem schönen Sommerabend. Wie sagt man denn auf Chinesisch, dass man gerne gegrilltes Hammerfleisch am Spieß isst? Man kann sagen, 我喜欢吃羊肉串. 我喜欢吃羊肉串. 我, ich. 我. 喜欢, mögen. 喜欢. 吃, essen. 吃. 羊肉, Hammelfleisch. 羊肉. Chuan ist ein Zählwort und bedeutet hier etwa so viel wie am Spieß. Chuan. Yangrou Chuan, gegrilltes Hammerfleisch am Spieß. Yangrou Chuan. 我喜欢吃羊肉串. 我喜欢吃羊肉串. Ich esse gerne gegrilltes Hammerfleisch am Spieß. 你想吃什么? 我喜欢吃羊肉串. Natürlich weiß man, dass ein Hammerspieß aus Hammerfleisch ist. Wie aber ist das mit anderen Speisen? Was ist zum Beispiel in den gefüllten Teigtaschen drin? Wie kann man danach auf Chinesisch fragen? Ach, das ist ganz einfach. Man kann sagen, 这里面是什么?这里面是什么?这, das. 这, 里面, innen, in. 里面, 是, sein. 是, 什么, was. 什么? 这里面是什么?这里面是什么? Was ist da drin? 这里面是什么? 我也不知道. Oh, jetzt bin ich aber wirklich durstig. Ich möchte meiner chinesischen Freundin sagen, lass uns etwas zu trinken kaufen. Kannst du mir bitte erklären, wie man das sagt? Kein Problem. Man kann sagen, 我们去买点饮料吧。我们去买点饮料吧。 我们 Wir. 我们 去 gehen. 去 买 kaufen. 买 点 heißt wörtlich Punkt. Hier ist damit jedoch etwas gemeint. 点 饮料 Getränke. 饮料 und ba ist eine Partikel. ba 我们去买点饮料吧。 我们去买点饮料吧. Lass uns etwas zu trinken kaufen. 我们去买点饮料吧. 你喜欢红茶还是绿茶呢? 红茶. 我们去买点饮料吧. Lass uns etwas zum trinken kaufen. 我们去买点饮料吧. 饮料, Getränke. 饮料. Was ist da drin? 这里面是什么? 这里面是什么? 我喜欢吃羊肉串。我喜欢吃羊肉串。 Ich esse gerne gegrilltes Hammerfleisch im Spieß. 你们喜欢吃辣的吗? 你们喜欢吃辣的吗? Ist der gerne scharf? Und nun noch unsere heutige Unterhaltung. 你们喜欢吃辣的吗? 喜欢! 你想吃什么? 我喜欢吃羊肉串。 这里面是什么? 我也不知道。 我们去买点饮料吧。 你喜欢红茶还是绿茶呢? 红茶。 Okay, so viel zu unserer heutigen Unterhaltung. Hören wir nun in die Hinweise zur chinesischen Kultur. Zum Thema Essstäbchen und Gabeln wurden von Wissenschaftlern schon verschiedene Untersuchungen gemacht. Einige vertreten die Meinung, dass früher die Chinesen hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte zu sich nahmen. Daher war es zweckdienlicher, mit Stäbchen zu essen. Im Westen lebten hingegen viele Nomaden, die von der Viehzucht lebten, und aus diesem Grund waren Messer und Gabel angebrachte. Außerdem essen die Chinesen gerne in Gemeinschaft. Man isst dabei zusammen von in der Mitte platzierten Tellern. Der Gebrauch von Stäbchen erlaubt dabei nur eine begrenzte Menge an Nahrung, die man jeweils vom Teller nehmen kann. Dadurch wird wiederum die Idee des Kollektivismus hervorgehoben und der individuelle Vorteil nicht nennenswert beeinflusst. Im Westen hingegen erscheint dies einfacher. Jeder isst dort von seinem eigenen Teller. Und damit kommen wir schon wieder zum Ende unserer heutigen Lektion. Wie immer haben wir noch ein kleines Witz für Sie vorbereitet. Wie sagt man, isst ihr gerne scharf auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage hier auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。